Rolf Erasme. Augustinus und der freie Wille. Einleitung. Die Frage nach der Freiheit des Willens ist seit jeher eines der großen Themen der Philosophie. Sie setzt ein breites Vorwissen voraus und ist, wie die Philosophiegeschichte zeigt und dieser Artikel in groben Zügen darzulegen sucht, nur im Rahmen der Metaphysik möglich. Einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis der Freiheit hat dabei Augustinus geliefert. Nach einigen knappen Ausführungen zu dessen Person sollen die wesentlichsten Ergebnisse seines Forschens dargestellt und besprochen werden. Dabei konzentriert sich die Betrachtung auf das Hauptwerk Augustinus, zur Freiheit, auf De Libero Arbitrio. Zu Augustinus selbst möge der folgende auswahlartige Kurzabriss genügen. Aurelius Augustinus kommt 354 als Sohn einer christlichen Mutter und eines heidnischen Vaters in Nordafrika zur Welt. Dem Geist und den Sitten seiner Zeit verfallen, verbringt er eine bewegte Jugend. Obwohl etwa 372 durch eine Schrift Ciceros in ihm die Liebe zur Weisheit entbrannte, war er doch lange Zeit gefangen im Skeptizismus und mehr noch im Manichäismus. Erst als er die Schriften der Platoniker kennenlernt und ihm Ambrosius die Geistigkeit und Wahrheit des Christentums aufschließt, löst er sich von der manichäischen Sekte, bekehrt sich und wird 387 getauft. Er wird Priester und später Bischof. Bis zu seinem Tod im Jahre 430 verfasst Augustinus eine außergewöhnliche Menge an Schriften, die als Quelle und Zeugnis ersten Ranges das Abendland bestimmt haben und entscheidende Beiträge zur Philosophia Perennis lieferten. Zu den Hauptwerken zählen vor allem De Civitate Dei, De Trinitate und Confessiones. Augustinus gilt sowohl als Heiliger, Theologe und Kirchenvater wie auch als Lehrer des Abendlandes, im Sinne eines der bedeutendsten Philosophen. Das wirft die Frage auf nach der sogenannten christlichen Philosophie, der nicht selten vorgeworfen wird, versteckte Offenbarungstheologie zu sein. Hierzu ist festzuhalten, dass die christliche Philosophie nur solche Sätze enthält, die mit natürlichen Mitteln zu beweisen sind. Sie lässt sich allerdings von allen Seiten befruchten und in gewissem Sinne helfen, wobei tatsächlich Offenbarungswahrheiten die natürliche Vernunft auf das Ziel oder den Weg hinweisen können. Der wissenschaftliche Beweis sämtlicher Aussagen ist jedoch stets unabhängig von aller übernatürlichen Hilfe für den menschlichen Verstand nachvollziehbar. Damit ist die christliche Philosophie Liebe zur Weisheit im vollsten Sinne, da sie nicht von vornherein bestimmte Quellen der Weisheit ausschließt. Die christliche Philosophie weiß Glaube und Vernunft zu unterscheiden, ohne sie allerdings völlig voneinander zu scheiden. Kommen wir nun zum Beitrag, den Augustinus, der Höhepunkt der Patristik, zum Problem der Freiheit geleistet hat. Die Ausführungen beziehen sich wie bereits gesagt vornehmlich auf seine Schrift, vom freien Willen. Das zwischen 388 und 395 entstandene Werk ist geprägt von der Auseinandersetzung mit dem Manichäismus sowie dem Pelagianismus, welcher die Erbsünde leugnete, eine natürliche Sündlosigkeit für möglich hielt und so eine Art Selbsterlösung lehrte. Es gliedert sich in drei Bücher, nach heutiger Sicht Kapitel. Das erste Buch klärt, was das Böse ist und woher es kommt, sowie dass der menschliche Wille nicht zum Bösen gezwungen werden kann. Das zweite Buch legt Existenz bzw. Sein Gottes dar und zeigt, dass der freie Wille ein Gut ist und von Gott kommt. Das dritte Buch schließlich hebt den scheinbaren Widerspruch zwischen menschlicher Freiheit und göttlichem Vorherwissen und erläutert Fragen zur Schuldigkeit, Strafe und Erbsünde. Bei der Behandlung des Themas wird die vorliegende Arbeit sich weitgehend dieser Gliederung anschließen, dabei jedoch einige Argumente hinzufügen und wo es sich anbietet Stellung beziehen. Hauptteil. Am Anfang steht die quälende Frage nach dem Bösen, die aufs engste mit dem Problem der Freiheit verknüpft ist. Was ist das Wesen des Bösen? Woher kommt es und in welcher Beziehung steht es zu Gott? Zunächst zum Wesen des Bösen. Die Manichäer hatten in einer Art absolutem Dualismus gelehrt, das Böse sei als die Materie die dunkle Ursubstanz und Gegenprinzip respektive Gegenwesen zum geistig-lichthaften Guten, mithin zu Gott. Die Welt und speziell der Mensch stehe demnach zwischen diesen beiden, ersten, gleich starken und sich widerstreitenden Prinzipien. Augustinus nun erkennt die Widersprüchlichkeit zweier, erster Prinzipien sowie die letztliche Unhaltbarkeit einer darauf aufbauenden Ethik. Ausgehend von Beispielen findet Augustinus das Entscheidende der bösen Tat in der Leidenschaft, das heißt im Beherrschtsein durch die Begierde. Es lässt sich nun zeigen, dass die Vernunft das Höchste im Menschen ist und dass sie den Menschen von Tier unterscheidet. Die menschliche Vernunft ist berufen, nicht nur über die unvernünftigen Wesen zu herrschen, sondern vor allem über die Begierde. Tut sie dies, so ist sie bzw. der Mensch weise oder mit anderen Worten tugendhaft. Die Tugend ist also stärker als das Laster, das gerade in einer Unterlassung bzw. einer Macht- und Herrschaftslosigkeit besteht. Für die Freiheit des Willens ergibt sich so ein entscheidendes Argument: Aufgrund seiner Gerechtigkeit kann ein überlegenes oder gleiches Wesen den um die Tugend Bemühten nicht zum Knecht der Begierde machen. Mit anderen Worten, Gott oder die guten Mitmenschen können nicht Ursache des Bösen in anderen sein. Ein untugendhaftes, böses Wesen hingegen kann ebenfalls niemanden unter die Begierde zwingen, denn dafür ist es eben aufgrund des Lasters zu schwach. Es bleibt also, dass nur der eigene Wille, die freie Wahl, Ursache des Bösen sein kann, weshalb ja auch der ungezwungene Wille heißt. Das Sündigen kann im eigentlichen Sinne nicht von anderen gelernt werden, denn jede Erkenntnis ist gut, selbst wenn sie im Wissen um eine böse Tat besteht. Dem Willen bleibt stets die Möglichkeit, jedes Wissen zum Guten zu verwenden. Der gute Wille besteht in der Herrschaft der Vernunft, deren Fackeln die Tugenden bilden. Allen voran die Kardinaltugenden zeigen, dass die gute Handlung darin besteht, das Seiende richtig, das heißt seinsgerecht zu behandeln, was die entsprechende Erkenntnis der Wirklichkeit voraussetzt. Dabei zeigt sich der Vernunft das ewige Gesetz, lateinisch, lex, aeterna, Gottes weise Ordnung für das All. Die Vernunft erkennt eine durchgängige Stufenordnung des Seins. Die böse Tat besteht nun in der Missachtung der vorgegebenen Ordnung. Sie bedeutet insbesondere eine Zuwendung zu untergeordneten, zeitlichen Größen auf Kosten der übergeordneten ewigen und unverlierbaren. Das Böse besteht im schlechten Gebrauch des ontologisch Guten, malum est, male, oti, bono. Die Ethik gründet also in der Ontologie sowie der natürlichen Theologie, ist also nicht ohne Metaphysik möglich. Das Sein bestimmt das Sollen. Es gibt keine Freiheit ohne Erkenntnis. Die menschliche Freiheit betrifft demnach genauer betrachtet nicht nur dessen Willen, sondern die ganze Person. Wille und Vernunft sind so eng miteinander verflochten, dass sie nicht getrennt und nicht getrennt verstanden werden können. Die Freiheit des Menschen ist im Gegensatz zur absoluten Freiheit Gottes nur eine relative, da sie sich auf die geordnete Schöpfung und vor allem auf Gott selbst bezieht, respektive von ihm abhängt. Dementsprechend bedarf der Mensch zudem ständig der Mitwirkung Gottes, der dem Willen das anbietet, was ihn zum guten Willen macht und ihm dabei hilft. Zu behaupten, Gott hätte dem Menschen nur die Wahlmöglichkeit gegeben, zum Gerechten und Guten mache er sich jedoch völlig selbstständig, hieße sich über Gott stellen zu wollen, wie Augustinus zu Recht gegen die Pelagianer festhält. Der wahrhaft freie Wille ist nicht die Willkür, sondern die liebende Bindung an das Gute. Deshalb kann Matthias Claudius sagen: Und der ist nicht frei, der da will tun können, was er will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was er tun soll. Die tiefste Erkenntnis des Bösen ist sein Erweis als Corruptio, beziehungsweise besser noch als Privatio, das heißt Verdorbenheit beziehungsweise Mangel. Es ist ein Mangel an Einsicht und Ordnung, eine Nichtbeachtung des Vorgegebenen, eine Unvollkommenheit. Das Böse ist gegen die Ordnung der Natur und damit, contra natura, gegen die Natur selbst. Es hat selbst keine Natur, kein Wesen, ist keine Substanz, da es im Entzug des Guten, eine Annäherung an das Nichts besteht. Solange noch der geringste Rest an Ordnung und Substanz übrig ist, muss es sich um Gutes handeln, denn es könnte verdorben, vermindert oder zerstört werden. Es gibt also keinen realen Gegensatz zum ontologisch Guten, keine Alternative zum Sein. Der Kurzbeweis dazu kann in Anlehnung an Boethius folgendermaßen formuliert werden: Gott ist allmächtig. Er ist vollkommen gut, das heißt, er kann das Böse nicht. Also ist das Böse nicht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung zwischen dem Bösen, lateinisch malum morale, und dem Übel, lateinisch malum physicum. Das Böse ist der auf den geschöpflichen Geist zurückgehende Mangel an rechter Handlung und stets gegen die Ordnung. Es ist schlechthin überflüssig und widerspricht in jeder Beziehung Gottes Wesen und seinem Plan für die Welt. Das auf die Endlichkeit der Schöpfung zurückgehende Übel hingegen besteht in einer Unzulänglichkeit, die um höherer Güter willen hingenommen werden kann. Das Übel kann im Gegensatz zum Bösen von Gott zur Besinnung und Besserung eingesetzt werden. Krankheit, Schmerz und vor allem der Tod, um nur einige der großen Übel zu nennen, sind also nicht böse, aber das Böse ist immer ein Übel oder zieht es nach sich. Im Folgenden soll die Beziehung des Bösen zu Gott genauer geklärt werden. Um dies philosophisch abzusichern, ist es vorab notwendig, das Sein Gottes zu demonstrieren. Der dazu von Augustinus geführte Gottesbeweis wird Stufenbeweis genannt. Er bedarf, um recht verstanden zu werden, des Verständnisses der platonischen Ideenlehre, auf die hier allerdings nicht im Einzelnen eingegangen werden kann. Seinen Ausgang nimmt der Beweis bei der Evidenz des Ichs, genauer des Ich-Bewusstseins. Niemand kann berechtigt an seiner eigenen Existenz zweifeln, denn, si, enim, fallor, sum, wenn ich mich irre, bin ich. Aus der Möglichkeit der Sinneseindrücke und des Innewirkens folgt ein Bewusstsein um das eigene Leben. Aus der Reflexion auf diese Tatsachen ergibt sich das Sein der Vernunft. Es steht also folgende Dreiheit fest: Sein, Leben und Verstehen bzw. Erkennen. Mit den folgenden zwei Grundsätzen nimmt der Beweis seinen Lauf. Was anderes umfasst und darüber hinaus durch ein Mehr übersteigt, ist vollkommener und besser als dieses. Das Urteilende steht über dem zu Beurteilenden und ist ebenfalls vollkommener als jenes. Es handelt sich demnach bei der genannten Dreiheit um einen Stufenbau, denn das Leben beinhaltet das Sein, das Verstehen enthält das Leben und damit umso mehr das Sein. Zudem urteilt das Lebende, insbesondere mit Hilfe der Sinne, über das Seiende und die Vernunft ihrerseits über Lebendes und Seiendes. Die durch die Sinne gewonnenen Erkenntnisse unterstehen der richtenden menschlichen Vernunft. Ihnen wiederum übergeordnet ist die intelligible Wahrheit und Ordnung der Zahl. Diese nämlich sind unwandelbar und jedem vernünftigen Wesen gleichzeitig, in der gleichen Weise und sogar gegen den Willen Dritter zugänglich, was von den Sinneserkenntnissen nicht behauptet werden kann. Das Wissen nicht nur um die Gesetze der Physis und der Mathematik, sondern vor allem dasjenige um die wesentlichen Wahrheiten wird Weisheit genannt. Diese ist die, vorläufig, höchste natürliche Vollendung des Menschen. Sie besteht im festen Willen, die Ordnungen des Seins zu gewahren und ihnen zu folgen, also insbesondere das höchste Gut zu erkennen und zu erfassen, sowie allgemein stets die Wahrheit zu erkennen und tugendhaft das Gute zu tun. Alles Wissen und Wollen hängt also ab von der Wahrheit selbst, ohne die keine einzige Erkenntnis, keine Einzelwahrheit möglich und wahr wäre. Über sie kann niemand richten und alles hat sich nach ihr zu richten. Sie ist an keinem Ort und fehlt doch nirgends, wie es in der Libero so treffend heißt. Die Wahrheit also ist der menschlichen Weisheit und damit dem ganzen Menschen in jeder Hinsicht überlegen. Als die immaterielle, unwandelbare, unteilbare Quelle aller menschlichen Weisheit, Güte und Glückes ist sie das höchste Gut, das Summum Bonum. Sie entspricht Platons Idee der Ideen bzw. der Idee des Guten. Mit dem Sein der relativen Wahrheiten steht das Sein der absoluten Wahrheit, als dem Licht, in dem erkannt wird, fest. Aufgrund der Notwendigkeit, der Subsistenz und Absolutheit der Wahrheit ist es berechtigt, in ihr Gott selbst zu sehen. Die Lehre von den Transzendentalien, auf die hier nur hingewiesen werden kann, deutet in dieselbe Richtung, denn das am meisten Wahre ist auch das am meisten Seiende, mit anderen Worten das Sein selbst. Der Beweis der Wahrheit aus einer Wahrheit hätte grundsätzlich zwar mit jeder beliebigen Einzelwahrheit beginnen können, Augustinus wählt jedoch mit Bedacht die Evidenz des eigenen Seins, um der Verankerung der Wahrheit im Sein gerecht zu werden. Er verbindet die logische Evidenz des Allgemeinen mit der psychologischen Evidenz des Ich, und damit Idealismus und Realismus. Nun, da das Sein Gottes feststeht, ist zu zeigen, dass der freie Wille ein Gut ist und von Gott stammt, das Böse jedoch nicht aus Gott kommt, sondern der freien Kreatur rechtmäßig anzulasten ist. Zusammengefasst lautet die Argumentation folgendermaßen: Der menschliche Geist erkennt in allem ein Wesen, eine Form. Nichts kann sich selbst formen, denn ohne die innere Form ist es nicht nur nicht zu erkennen, sondern wesenlos, also nicht. Es muss also notwendig alle Form und damit alles Seiende von der absoluten, unformbaren, Form der Formen, das heißt von Gott geschaffen sein. Trotz der Möglichkeit des Missbrauchs muss der Willen unbedingt zu den Gütern gezählt werden, da ohne ihn niemand rechtschaffen und glücklich leben kann. Zählen schon die materiellen Dinge wie das Essen zu den Gütern, da sie der Entfaltung und Vervollkommnung dienen, so erst recht der Wille, der zusammen mit der Vernunft über jene richtet und sie sich gegebenenfalls zu eigen macht. Der freie Wille ist also ein sehr hohes Gut, das dem Menschen von Gott gegeben wurde. Wird er missbraucht, so ist keinesfalls Gott für die Gabe anzuklagen, sondern das sich gegen die Ordnung und Gott entscheidende Geschöpf. Auf die Frage, woher die Abkehrbewegung vom Guten kommt, bleibt die Antwort aus dem geschöpflichen Willen. Hinter ihn kann als Ursache nicht zurückgegangen werden. Zwar hat die Tatsache des Abfalls vom Guten letztlich auch etwas Geheimnisvolles, nicht zuletzt weil sie als eine Art Ohnmacht mehr nichts als Sein ist, in keinem Fall kann sie jedoch dem Schöpfer des Willens zugeschoben werden. Dieser muss vielmehr für das aktuelle und potenzielle Gute gelobt werden. Obwohl damit bereits das Wesentlichste zum freien Willen gesagt wäre, bleiben doch noch einige Ergänzungen zu machen. Zunächst zum göttlichen Vorherwissen. Der Einwand lautet: Wenn Gott die Sünde des Einzelnen vorhersieht, wie kann sie dann vermieden werden? Und noch grundsätzlicher: Wenn Gott den Missbrauch des Willens bereits vor dessen Schaffung weiß, wieso gibt er dann den Willen? Hierbei muss grundsätzlich unterschieden werden zwischen Vorsehung im Sinne von Vorherwissen einerseits und Vorherbestimmung andererseits. Schon auf der menschlichen Ebene gilt: Nicht alles, was gewusst wird, ist auch gewollt, geschweige denn vom Subjekt selbst bestimmt. Das triviale Beispiel eines Zuges macht dies deutlich. Wenn ich weiß, dass der Zug aus München abends in Aachen ankommt, habe ich dies weder bestimmt, noch muss dies unbedingt in meinen Tagesplan passen. Außer in Extremsituationen werde ich auch nicht in den von der Bahn frei gewählten Fahrplan gewaltsam eingreifen. Ähnlich verhält es sich bei Gott. Da er als der Absolute und Ewige über jede Zeit steht und im ständigen Jetzt lebt, kann ihn kein Entschluss und kein Vorgehen überraschen. Er weiß immer schon alles im Voraus und hat bereits vor Grundlegung der Welt alles in Betracht gezogen. Auch wenn es seinem Willen zum Guten widerstrebt, so lässt er doch das Böse zu. Dies geschieht allerdings nicht ohne, dass sich der Sünder im Sinne der unangreifbaren Gesamtordnung des Alls die selbstverdiente Strafe und Schwäche zuzieht. In Ausnahmefällen bleibt Gott dabei ständig die Möglichkeit, in seine Schöpfung einzugreifen. Während in der physikalischen Welt durchaus von einem kausalen Nexus gesprochen werden kann, lässt sich für den geistigen Bereich des Seins zeigen, dass der Wille nicht durch seine Geschichte und Randbedingungen vollständig bestimmt ist. Man kann also nicht von Schicksal im Sinne eines Determinismus sprechen. Allerdings verfehlt auch die Sicht des Indeterminismus die Wirklichkeit, denn als das Bonum Omnis Boni, als Gut jedem Gutes also, bietet sich Gott ständig der Person an, wirkt grundsätzlich als anziehende Finalursache, die allerdings niemanden nötigt. Dies ist dem substanzlosen Bösen nicht möglich. Jeder Wille strebt darüber hinaus von Natur aus zur Glückseligkeit, oft allerdings mit den falschen Mitteln. Die Tatsache des Leides wirft ein anderes klassisches Problem auf, die Theodizee-Frage. Dieser auf Leibniz zurückgehende Begriff steht für die Rechtfertigung Gottes, welcher folgendermaßen angeklagt wird: Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er alles Böse und Übel verhindern. Wenn er allgütig ist, dann will er dies auch, da er nur das Beste will. Nun gibt es aber unbestreitbar Übel und Böses in der Welt, also ist Gott entweder nicht allmächtig oder nicht allgütig. Dagegen ist Folgendes zu sagen: Die Folgerung, dass der Welt Bestes in der Vermeidung allen Übels und Bösen besteht, ist keinesfalls zwingend. So können etwa hochstehende Tugenden wie Barmherzigkeit und Solidarität oder Reue und Verzeihung den Einsatz des Übels und die Duldung des Bösen rechtfertigen, wenn für die Schöpfung insgesamt ein höheres Gut entsteht. Das ständige Verhindern allen Übels und Bösen widerspreche zudem Gottes absoluter Freiheit und schlösse die geschöpfliche Liebe als der höchsten Vollendung und einer entscheidenden Teilhabe am göttlichen Wesen aus. Obwohl zuzugeben ist, dass die Wendung zum Guten und dessen Endsieg ausgesprochen schwer, ja für Einzelne teilweise nicht zu erkennen ist, bleibt die philosophisch-metaphysische Erkenntnis Gottes als der absoluten Güte und Vollkommenheit unangetastet. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass Augustinus auch auf die biblische Erklärung der jetzigen Situation der Welt durch den Sündenfall eingeht. Obwohl in dieser Form nicht rein philosophisch erschließbar, ergeben sich dennoch eine Reihe philosophisch konsistenter Beiträge, die sich nahtlos in die natürliche Wirklichkeitserfassung einfügen. Diese entschärfen unter anderem auch die Spannung des Theodizee-Problems. Das Wissen um den Abfall vom Urzustand der Schöpfung, die geistige Welt der Engel und Dämonen sowie die Wirkung der Gnade Gottes als einer Möglichkeit zur letztendlich vollständigen Wiederbefreiung des Willens, genauer der ganzen Person, sind nicht zuletzt auch durch Augustinus unersetzbarer Besitz des Abendlandes geworden. Dass gewisse Handlungsfolgen für den Menschen irreversibel sind und die Wiederherstellung der Hilfe von außen bedarf, ist dabei philosophisch überaus plausibel. So reicht zum Beispiel der eigene Wille zwar, um den Selbstmord zu verüben, um das Leben jedoch zu erhalten oder gar zurückzuerhalten, ist weit mehr erforderlich. Zusammenfassung. Zusammengefasst lauten die wichtigsten Ergebnisse: Der menschliche Wille ist frei, darf jedoch nicht im Sinne einer Beliebigkeit oder grenzenlosen Zügellosigkeit missverstanden oder missbraucht werden. Den Willen verdankt der Mensch nicht sich selbst, sondern empfing ihn von Gott. Dieser wird seinem Wesen gerecht und kommt zur Entfaltung, wenn er sich an Gott und dessen ewiger Ordnung orientiert und bereit ist, sich Gott zu verähnlichen und ihm zu dienen. Dies äußert sich darin, sich nur von Gott vereinnahmen zu lassen und ihn glückselig zu genießen, lateinisch frui, alles andere hingegen um Gottes Willen zu gebrauchen, lateinisch uti. Der Mensch darf gewiss sein, letztlich von niemandem gezwungen werden zu können zum Bösen, welches sich als ein Mangel an Gutem erweist. Auch wenn die Freiheit oft bedroht scheint oder ist, so ist sie doch letztlich nicht aufhebbar. Der Begriff des Willens ist ohne die Freiheit, das heißt als nicht freier Wille, gar nicht zu erfassen. Ebenfalls nicht ohne die Freiheit zu verstehen sind die Würde und die Verantwortung des Menschen, die sich unübersehbar im sozialen Zusammenleben niederschlagen, beispielsweise in Belohnung, Bestrafung oder Erziehung. Ohne die Freiheit fiele schließlich auch die Liebe, jene höchste Kraft und Vollendung, auf welche die Freiheit hin angelegt ist, und die für Augustinus eine so entscheidende Rolle spielt, dass er die Begriffe Liebe und Wille nahezu synonym gebraucht. Stets erkennt man bei Augustinus die persönliche, tiefe Betroffenheit und das brennende Engagement. Nie ist er nur an einer spitzfindig-theoretischen Erörterung interessiert. Vielmehr ringt er unter Einbringung seiner ganzen Person um die Wahrheit, um das Leben an ihr auszurichten. Dabei hilft unverkennbar der Glaube, so dass sich scheinbare Gegensätze, etwa zwischen Freiheit und Gnade, als zu ertragende Spannungen erweisen. Zudem begeht Augustinus nicht den aufklärerisch-rationalistischen Fehler, ausnahmslos alles dem Menschen für zugänglich und verstehbar zu erklären. Er gewahrt, dass der freie Wille im tiefsten auch ein Geheimnis ist und nimmt ihn als solchen dankbar an. Seine ausführliche Behandlung der Freiheit und des Willens hat deshalb bis heute nicht an Aktualität verloren.